In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, es ist der 6. Januar 2020, das heißt, nächste Woche ist schon wieder Mitte Februar. Das kommt mir irgendwie so zügig vor. Man hat sich noch gar nicht so an den Februar gewöhnt und irgendwie zog sich der Januar doch ein bisschen länglicher. Ja, und wir sind wieder auf dem Weg in die Laube. Heute eine wenig Bedeckung am Himmel mit blauen Versatzstücken. Ja, irgendwie hatte ich noch nicht alles von dem Podcast. Von dem neuen Podcast von Flusskiesel gehört. Und in irgendeiner Podcast nahm er auch Bezug auf, ich glaube, was war es denn jetzt? Gefühlte Fakten, also A als Kritikpunkt. Das ist ja doch ein Witz, die Betitelung, und natürlich ist es ein Witz. Es ist ein reiner Witz. Der Witz ist, dass es kein Witz ist. Denn gefühlte Fakten ist jetzt zu wenig ein Witz. Es fehlt die Pointe dabei. Wie weißer Schimmel, was ja auch irgendwie so kein Witz ist. Außer wenn man zum ersten Mal hört, dass es irgendwie so ein... Was ist das jetzt? Ein Palindrom? Weiß ich gerade nicht. So, und zum Zweiten hat er gemeint, da wäre irgendwie so bei Welpenschutz fällig, weil die Jungs erst 25 sind. Nein, mit 25 kriegst du keinen Welpenschutz mehr. Und der theoretische In- und Unterbau ist halt der eines Künstlers. Und da darf man die Künstler mitunter nicht unterschätzen. Die haben manchmal doch sehr viel theoretischen Unterbau, also sehr viel Bildung, meine ich damit. Und selbst wenn es irgendwie so flapsig gemeint ist, zielt es doch was an auf ja, tiefergehendes, oder es soll die Leute halt schon irgendwie ein bisschen bewegen. Beste Beispiele sind da eigentlich Dieter Hallervorden und Rowan Atkinson, die natürlich mit Didi und Mr. Bean so tollpatschige Figuren haben, aber da steckt halt doch bei den Künstlern eine Menge dahinter, was irgendwie geweckt werden will. Und da die beiden sich, also von gefühlte Fakten, sich ja irgendwie vielleicht doch als Künstler verstehen, ist das ein deutlicher... Ich meine, die lachen auch über, wie geht's, kann ich klagen, hab keinen Anwalt. Also wenn wir jetzt wirklich noch die Witze aus den 70ern recyceln wollen als aktuelles Material. Wow. Wahnsinn. Nein, das Schlimmste daran ist natürlich, dass es einfach langweilig ist. Deswegen höre ich das dann auch nicht weiter. Ich würde es weiterhören, wenn das Angebot an Audio-Sachen gerade nicht so unglaublich hoch wäre. Also ich habe einiges an Hörbüchern. Es gibt, ja, ich dachte immer so, bei den Podcasts, spar dir es auf. Aber im Grunde habe ich immer eine Latte von Podcasts in der Pipeline. Gerade hier wimmeln die Bierflaschen. Ich bin auf dem Weg zum Lidl, um dort Bierflaschen einzutauschen. Klingt auch gut. Mit Kinderwagen unterwegs und dann klimpern die Bierflaschen. Aber das hatten wir ja schon mal, ne? Dass es irgendwie relativ blöd ist, mit Pfand und Kindern unterwegs zu sein. Volle Bierflaschen sind nicht so blöd, während volle geöffnete Bierflaschen schon wieder ein bisschen komisch wirken. Das ist so die kleine Kinderwagenschieb-Philosophie meinerseits. Ja, also bestenfalls schaffen es halt Podcasts bei mir, einen wieder zu erden. Es gibt ja so ein paar Leute, mit denen muss man sich nur ein bisschen unterhalten. Und man fühlt sich schon wieder geerdet. Es müssen gar nicht die intellektuellsten Leute sein, aber die bodenständigsten, sag ich mal. Hust, hust. Während bei anderen, ja, schwebt man weiterhin so immer. Es ist relativ laut hier gerade, oder? So, jetzt ist es mal hier grün. Wir sind an der Torfbruchstraße. Das ist das Schöne, im Rheinischen, es gibt so, es könnte Torfbruch heißen, es könnte auch Torfbruch heißen, und dann ist es was ganz anderes. Der Torf wird gebrochen und Torfbruch wäre Torf, Torfmatsch, Torf Moorartiges. Morgen! Jawohl, auf dem Weg zur Laube. Morgen, na, wo geht ihr denn hin? Gartenlaube ist ja da hinten, ein Flingerbruch. Ja, habt ihr da so eine Gartenlaube? Mittlerweile, ja. Ach cool, und was macht ihr? Einfach so ein bisschen da was an dem... Sie piest einmal quer durch die Laube, für anderthalb Stunden lang. Ich gehe irgendwie in den Garten und dann geht's wieder nach Hause. Das ist cool, echt? Ja. Aber wie, wo ist das? Also direkt hier bei dem... Beim Allwetterbad, direkt gegenüber quasi. Achso, dann fahrt ihr mit der Bahn aber, ne? Nö. Ich überlege gerade, Allwetterbad, wo ist das? Achso, nee, okay. Eine Ampel da hinten. Halbe Stunde so ungefähr von uns dahin. Boah, super, da bereitest du dich ja schon richtig gut auf den Waldkindergarten vor. Ja. Ich habe euch auch gestern oder vorgestern irgendwann mit dem Anhänger hier gesehen, mit dem Fahrrad. Den haben wir eBay eingeholt, ja. Genau, den hattet ihr ja letzte Woche auch bei den Seezwergen, ne? Ja, genau. Schon dabei. Wir haben auch keine von den Kindergärten auch überhaupt keine Nachricht. Wir waren ja auch bei nur einem. Ja. Ansonsten null Reaktion. Aber ich dachte, ihr wolltet auch gar nicht unbedingt. Wollten die unbedingt und sowas, aber dann kriegst du auch wirklich kein Feedback, wenn du nirgendwo gewesen bist. Komm. Überhaupt nichts. Na gut, ich meine, das war ja jetzt aber auch erst die allererste Runde, oder? Ach so, keine Ahnung. Also ich glaube, das läuft ja immer so, dass quasi erstmal verschicken ihre Zusagen, dann haben die Leute 2 Wochen Zeit, manche haben dann 2, 3 Zusagen. Danach gucken die, wie viele Plätze sind noch übrig, dann verschicken sie wieder. Ja. Also ich habe letztes Mal gehört, dass sich das bis Mai zieht, dass man sicher weiß, ob man einen Platz hat oder nicht. Aber wir haben uns jetzt dieses Jahr gar nicht beworben, weil sie jetzt erstmal da noch bleibt. Ja. Aber ihr wollt ja auch gar nicht unbedingt, ne? Wir nicht, eine Bekannte schon, aber die ist halt, sie ist zu Hause, er verdient gut. Ich weiß nicht, das wissen die ja nicht, aber... Ja. Und die ist wieder schwanger und die würde schon sehr gerne. Und die hat auch überhaupt nichts gehört und sowas. Die waren aber, haben sich ein paar Sachen vorgestellt. Ich weiß nicht, ich glaube halt, wenn man angeben muss, ob beide arbeiten, dann ist das natürlich immer ein Nachteil. Wenn man muss man das nicht immer? Ich dachte, das muss man immer angeben. Da, doch, manchmal, ich bin mir nicht sicher, ob man das bei allen muss, nur wenn halt einer nicht arbeitet, ich glaube, dann sind die Chancen auch schlechter, weil man dann halt sagt, ja, dann kommen erstmal Leute, die beide arbeiten, ne, als... Ja, das sagten die uns bei der Katharinenfamilienzentrum, da sagten die das schon. Also erst kommen die Migranten, die alleinerziehenden Migranten, die kommen als Erste und dann so. Ja, es ist eigentlich... Okay, dann... Umso besser man irgendwie dasteht, auch wenn es eigentlich trotzdem vielleicht cool wäre. Das ist unser Schwager mit ihrer... Guck mal, da sind Nela und Lino, ne? Aus Berlin. Hm? Aus Berlin. Ja, die sind hier hingezogen und man muss ja mittlerweile das Kennzeichen nicht mehr ändern. Und wir Ach so. Wohnen quasi in dem Haus da hinten ein Stückchen weiter links und die wohnen hier in so einem Einfamilienhaus. Und das Kennzeichen muss man gar nicht mehr anpassen. Deswegen haben die es extra behalten. Die sind jetzt aber schon seit 2 Jahren oder so wieder hier. Ja, ich glaube seit über 2. Der Kleine ist 2 und der wohl hier. Genau. Ja, cool. Super. Ja, dann ist der Gartenlaube. Ja, echt super. Bei Martina wollten wir auch irgendwie die Leute mal einladen, keine Ahnung was. Im Interessant. Bei Martina, du bist nicht bei Martina, oder? Nee, ich bin bei den Singzwergen, Freitag, ja, genau. Morgen wieder. Ja, weil Martina macht ja so viel, hätte sein können, dass du auch noch da bist und sowas. Also nee. Die wollte, ja, wenn es mal sommerlich ist und sowas, kann man da wirklich mal mit allen Leuten machen. Das ist natürlich noch cooler, vor allen Dingen, wenn sie dann noch zu Hause ist und wenn sie das so gut macht, dass sie sich da allein beschäftigt. Also ja, wir haben viel Platz, also schon, ich sammle bloß gerade irgendwelche Sachen ein, also Spiele und... Für draußen, aber kann man keine ja Ahnung perfekt. Ich glaube, bei eBay, wenn man da ein bisschen Zeit hat zu gucken und ein bisschen flexibel ist, findet man das ja alles für einen Bruchteil auch. Ne? Ja. Muss bloß ein bisschen warten, aber ja, wir haben Gesellschaftsspiele jetzt gemacht und sowas. Das war echt. Was habt ihr für Spiele? Gesellschaftsspiele. Da gab es auch irgendwie so Bobbycar, das findest du ja auch total toll. Das ist ein Bobbycar-Spiel und am Karlsplatz bin ich gewesen, also schon, da muss man schon ordentlich Miete zahlen. Ja. Der ist mir für 3 Euro gegeben und wollte es noch ganz erklären. Ich so, wollten auch sagen, wollen sie nicht mehr haben, keine Ahnung, weil dieses Auto kostet schon 6 Euro allein schon. Wahnsinn. Nee, wollte sie nicht. Nee, manchmal wollen die einfach die Sachen loswerden. Darauf muss man halt ein bisschen warten. Ja, also ich finde, meistens kriegt man es doch für einen ganz guten Preis. Und wenn man sowieso draußen benutzt, muss es ja auch nicht hundertprozentig neu sein oder so. Das ist mir aber auch bei den Spielen egal. Wenn ja, die eine Macke haben. Halt immer, wenn's nicht irgendwie, ja, wenn es halt nicht irgendwie total dreckig ist. Manche Leute putzen ja gar nicht, selbst wenn sie es bei eBay verkaufen. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, wo ich mir denke, also ihr könntet das schon mal grob abwaschen, ne? Aber wir haben auch eine Holzkugelbahn dafür 10 Euro, die ist so groß gekauft, ne, mit 5 Kugeln und 2 anderen Sachen. Also da wird man sonst irgendwie 80 Euro für zahlen. Ne? Und dafür, dass es dann doch oft so ist, 2 Wochen super toll und dann wird es erstmal 3 Monate nicht mehr angeguckt. Ja, ja. Naja, aber cool. Dann wünsche ich euch. Bisschen langer Atem, also diese IKEA-Küche, auf die manche so schweren, die gibt es ja teilweise auch für 15 Euro. Ja, ja krass. Die Küche habe ich selber gebaut. Also natürlich nicht so umfangreich wie eine IKEA-Küche, aber wir hatten so viel von unserer Küche übrig, von den Arbeitsplatten und den Randseiten. Dann habe ich einfach so selber so ein kleines Ding zusammengeschraubt. Ne? Ja, geht auch. Nur kein Wasserhahn, das muss ich irgendwann noch machen, wenn ich jemals wieder Zeit habe. Aber jetzt muss ich gleich 4 Stunden Homeoffice machen. Juhu. Mal geht ins Storchennest. Ne? Ne, viel Spaß dabei. Danke euch auch, bis morgen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Tschüss. Was ist das? Eine Ampel. Achso, die Tante. Ja, das war eine Tante. Ne? Weiß man nicht, wen man wo zuordnet. Aber die sehen sich alle gleich aus, die Mamis. Es sind auch alles ganz viele Mamis. Hätte sein können, dass sie auch bei Martina gewesen ist. Na, war sie nicht. Gut. Dafür ist sie jetzt Gast in meinem Podcast. Boah, wir verboten. Hinten qualmt und blinkt. Aber ich glaube, das hängt nicht miteinander zusammen. Das ist einfach ein Bagger und dahinter ist irgendein Qualmwerk. So. Wo war ich? Keine Ahnung. Ja, wir bringen wieder Sachen, also Pfand weg. Wir wiederholen meine Thematiken. Oder? Latschen wieder in die Laube und wissen nicht, was wir da tun sollen. So. Ja, das war der Versuch, Leute wieder einzuladen in die Laube und sowas, was immer so ein bisschen so, wenn man keinen konkreten Termin hat. Aber das wollte ich grundsätzlich durchaus mal machen. Die mit den kleinen Kindern da einladen, weil man hat viel Platz. Ja, wir hatten eine andere Gruppe, habe ich glaube ich schon mal geschrieben, habe ich wahrscheinlich auch schon mal thematisiert. Da habe ich mal reingeschrieben, dass es mich freut, dass die Gruppe ganz gut zueinander passt. Da waren halt sehr viele Akademiker, also ein Anästhesist, ein Doktor der Soziologie, eine Biologin, ich weiß nicht, ob die promoviert hat. Und was die andere da gemacht hat, weiß ich nicht, aber die fühlt sich zumindest zu was höherem Berufen. Und dann passt das auch. Und daraufhin haben sich Leute gemeldet und das bestätigt. Und das ist auch gut, fanden das auch irgendwie so gut. Jetzt sind natürlich von den Leuten 3 wieder richtig am Arbeiten. Und dann hieß es mal, man könnte sich mal wieder treffen. Und dann habe ich irgendwie was vorgeschlagen. Also die wollten sich im Kindercafé treffen und ich bin seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr in einem Kindercafé gewesen. Und finde es auch als Zufluchtsort ist das sicherlich nicht schlecht, ne? Wenn man unterwegs ist und es gießt gerade in Strömen. Genau zu so einer Gelegenheit. Oder wir sind mal in ein koreanisches Kindercafé gegangen. Und da hat es gerade wirklich absolut geplästert und dann war das halt ganz lustig. Dann finde ich halt generell Cafés nett, wenn man in einem Café sitzt und draußen plätschert es wie sonst was. Ansonsten bin ich nicht mehr so der Cafégänger. Ich habe ja in Düsseldorf jetzt auch nicht so die Kumpels, mit denen ich jetzt ins Café gehe. Hab gemerkt, in meiner Heimatstadt, die Kumpels, mit denen man das früher gemacht hat, die machen das immer noch. Aber ich mache das gar nicht mehr so. Und fühle mich auch zu Hause gut unterhalten. Vielleicht ist es genau das, was die Facebook-Generation oder die Instagram-Generation oder die Snapchat-Generation, ich weiß gar nicht, welche Generation das gerade ist, halt auch gerade macht. Sich zu Hause treffen und nicht mehr im Café oder im Jugendtreff. Wobei weiß man auch nicht, ob die den Jugendtreff nicht mehr nutzen. Ja. Ja, ich kam vom Kindercafé. Vom Thema Kindercafé. Also, das hat mich ja sowieso gewundert, dass es sowas halt gibt. Aber vielleicht in Düsseldorf wird das auch eher genutzt. Aber ich brauchte das nicht so, war nicht so der Fan von. Würde da auch hingehen, wenn die Gruppe sich dort träfe. Hab aber reingehauen, wir können auch in eine Laube gehen. Anfang Dezember war es noch ordentlich warm, fand ich. Gleich kommt da hinten Jam Jam, ja. Also selbst ab 4 Grad fand ich es irgendwie so okay. Und heute finde ich schon frisch und wir haben es bestimmt 6, 7 Grad. Das sind halt, ne, um auf gefühlte Fakten zurückzukommen, das ist irgendwie... Ich habe keine Ahnung, ob die das jetzt selbst erklären oder ich weiß auch nicht, ob sie damit irgendwelche Leute auf die Schippe nehmen wollen, die denken, sowas gäbe etwas. Halt von wegen, ne? Also es gibt Fakten, aber was ich dazu denke, ist halt Folgendes. Also der theoretische Unterbau wäre dort einfach die Analyse von Fakten oder von des Begriffs, einer Tatsache. Und das ist ja heute eigentlich ganz interessant, dass viele Leute halt tatsächlich meinen, es gäbe im Grunde keine Tatsachen. Morgen. Sondern nur Meinungen. Und eine Meinung könnte halt mit einer Tatsache konkurrieren, solange der andere nicht in der Lage ist, das Gegenteil zu beweisen. Und man könnte sich in sämtlichen Bereichen darauf beruhen, eine Meinung über eine Tatsache zu stellen. Kommt es halt auf die Überprüfbarkeit an. Und wenn man irgendwas klären will, kann man es halt überprüfen. Wenn man wirklich darauf aus ist, das zu klären. Ansonsten natürlich im Bereich der Meinung, es gibt ein Buch, das habe ich glaube ich auch schon mal referiert, wie man mit einem Fundamentalisten diskutiert, ohne den Kopf zu verlieren. Genau die Frage wird dann nicht beantwortet. Oh. Und die Quintessenz bei diesem Buch ist halt, wenn der Fundamentalist geschickt ist, kommst du halt nur auf den Putt hinaus, weil du halt nicht auf Fakten rekurrieren kannst, weil er immer sagen kann, naja, meine Religion sieht das anders. Und jetzt gehen wir kurz mal eben einkaufen. So, Laubentag schon wieder beendet. Es ist aus 20 vor 12. Das heißt, ich werde gleich die Nudeln von gestern aufwärmen. Hust, hust. Weil ich nicht dazu komme, nochmal eigenes Mittagessen zu machen. Das würde dann irgendwie so 13 Uhr werden, bis es fertig ist und oder mit Essen halt 2:30. Das würde ein bisschen lange dauern. Dann würden wir den Zeitpunkt verschlafen, ab dem wir eigentlich zur Krabbelgruppe müssen. Deswegen machen wir das nicht. Aber ist ja gut, dass man noch was in der Hinterhand hat und dann muss ich mal gucken, was hier zum Morgen dann machen. Wobei gleiches, ja, Minimalproblem. Ich komme zur gleichen Zeit wahrscheinlich irgendwie so an, dass ich da noch was machen muss oder ich mache heute Abend eine Quiche. Das werden wir noch sehen. Leute gucken einen komisch an, wenn man laut spricht. Ja. Vielleicht war das auch zu ernsthaft für das Gespräch mit einer Kurz. Das kann natürlich auch sein. Ja, heute war Fugenkratzen an. Man kommt in die Dacia und sagt von wegen, wo ist Laube, das ganze Dacia, das Haus? Oder das Gartenlaube auch nur das Haus? Oder muss ich mal nachgucken. Und heute war ich wieder los und dachte von wegen, boah, jetzt hat es aber wirklich irgendwie nichts. Ne? Es war alles irgendwie so, Und dann machte ich den ersten Kontrollgang, fand das eigentlich auch, ja, für den Winter alles schon ganz gut. Und dann, oh, da ist ja Moos in den Fugen. Ja, dann hol doch mal den Fugenkratzer und den Stab raus, bastel das zusammen und kratz los und dann waren dann auch 2 Stunden weg. Das ist so eine Arbeit, die dauert ein bisschen und eigentlich ist es so eine Art, ja, ein bisschen mehr als eine Vorarbeit. Das ist schon erstaunlich, was man mit so einem Fugenkratzer alles an Moos da rausholt. Aber das Unkraut bleibt noch ein bisschen drin. Also irgendwann muss man noch mal einen Unkrauttag machen. Ich glaube aus dem Beet, wo das Gemüse rein soll, da sollte vielleicht auch das Moos irgendwann noch mal raus. So ein bisschen. Aber das wäre dann auch einfacher, wenn die Erde nicht so nass ist, wie sie gerade ist. Und da muss man sich mal einen Tag dafür nehmen. Und das ist, glaube ich, in 2 Stunden dann nicht unbedingt getan. Weiß ich aber auch nicht. Da macht man sich aber richtig schmutzig und das möchte ich momentan gar nicht. Das momentan im Stehen ein bisschen irgendwo rumkratzen, das ist schon okay. Aber es werden noch Wochenenden zur Verfügung stehen, wo man was macht. Hier ist auch ein Garten völlig mit Moos überwuchert. Sieht auch geil aus. Ja. Mehr habe ich gerade auch gar nicht. Ich meine, 20 Minuten reichen jetzt auch mal für heute. Wir sind auch im Anflug auf unserer Heimathafen. Soll es gewesen sein. Ich habe noch Spiele gekauft gestern. Habe ich das erzählt? Weiß ich gar nicht. Einmal Labyrinth Junior für 5 Euro. Wird eigentlich für teurer verkauft. Auch die Gebrauchtspielmarkt ruft da mehr für ab. Aber da gibt es halt Leute, die wollen das einfach nur irgendwie loswerden. Und da waren wir, dafür war ich in der, wie heißt der, Harry-Hermann-Schmitz-Straße. Also so eine Lokalgröße hier, die ein eigenes Museum hat. Nicht die Straße, sondern Harry-Hermann-Schmitz. Das Buch von ihm habe ich auch noch irgendwo, aber habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht ist das so ein Kram, den ich mir mal in der Laube vornehme. Bin ich auch mal gespannt, wie das mich alles zu lesen gedenke in der Laube, was ich alles da hinkriege. Wir wollten ja keinen Fernseher haben und das Fernsehkabel ist auch im Zimmer, wo Katja eigentlich beherbergt wird. Also da spricht alles dagegen, dass wir dann Fernseher hinstellen. Und stattdessen kann man ja auch mal ein bisschen lesen. Ja, und die Verkäuferin gestern lebte in so einem Innenhof. Also eigentlich in einem Innenhof eines Innenhofes, weil irgendwie so die Straße führte auf den Perla und jetzt kommt ja gerade der Tapita da. Ich bin ordentlich laut. Die Straße wies irgendwie so auf dem Privatweg, hatte ich das Gefühl, wo halt so ein Kastenbau war und im Innern dieses Kastenbaus waren immer noch Wohnungen und da wohnte die Verkäuferin und das war auch merkwürdig, ist die Tür wieder aufgemacht, wurde reingebeten, das war natürlich nett, aber man trat einen Schritt in diese Wohnung und konnte halt in die komplette Wohnung reingucken. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also die Tür ging auf und man sah den Freund, Ehemann, keine Ahnung was da, am Tisch, am Essen und war halt quasi schon, ich weiß nicht, ob das eine Scheibe war, aber irgendwie sah man hinten schon irgendwie was. Das war, ja, nicht schön. So wie diese Bauten halt oft nicht schön sind. Ja, die Dame fragte mich auch noch, ob ich nochmal durchzählen wollte. Ich so, für 5 Euro bin ich dann doch nicht so akribisch zu sagen, von wegen, ja, gib's mal her, ich zähle mal alles eben durch hier und wenn nicht, dann reden wir über 2 Euro weniger. Nein. Also, ich glaube, dass das Ganze im guten Gewissen abgegeben wird. Können Fehler passieren und dann würde man würde ich versuchen, damit klarzukommen und vielleicht ein anderes Püppchen nehmen. Keine Ahnung. Aber bislang hat das alles immer noch ganz gut hingehauen. Ein zweites Spiel habe ich geholt, und zwar davor. Es war in Pempelfort oder Goldsheim. Ne, weiß ich jetzt nicht. Pempelfort ist es, glaube ich. Da gab es das Spielhaus. Ich glaube, das Spiel heißt Spielhaus. Auch in dieser Reihe meine ersten Spiele von Ravensburger, die ich alle ganz gut fand. Und wenn ich sie nicht kannte, dann waren die Kritiken mitunter sehr, sehr gut. Und das wurde mir für 4 Euro gegeben, weil da irgendwie eine Macke angeblich wäre im Spielbrett. Ja. Und sie meinte, da müsste man einen Tesafilm drüber machen. Ja. Das muss eine Riesenmacke sein, wenn man die mit Tesafilm beheben kann. Und dann wollte die 4 Euro dafür das Spiel haben, was ich immer noch. Also ich kenne Spiele mit Macken drin und das war immer nie ein großartiges Problem fürs Spielen, wenn das Spielbrett jetzt nicht ruiniert war. Auch da, wenn da mal irgendwie so Papier abgerissen war, hätte ich nie daran gedacht, ein Spiel wegzugeben oder neu zu kaufen oder keine Ahnung was. Und halt, ich weiß nicht, was das Spiel kostet. Also zwischen, ich schätze mal, so zwischen 13 und 18 Euro kostet das Ding neu. Da finde ich jetzt 4 Euro echt okay. Ja. Hört nicht auf. Von der Beobachtungsliste, glaube ich. Irgendwie so. Da waren irgendwie so 2-3 Hundebilder abzugeben für gar nichts. Die werden wir heute Abend abholen, weil der Herr, der sich dafür gemeldet hat, nicht gekommen ist. Jetzt darf ich mir die abholen. Die sahen ganz putzig aus. Irgendwie ein bisschen abgedreht, aber passt ja auch zu der Kleinen. Dann dachte ich mir, da haben wir schon mal ein bisschen wieder was für die Optik, für das Kinderzimmer in der Laube. Das will ja auch eingerichtet werden. Ja. Ja. Ja, soll das auch. Gut. Dann würde ich sagen, das war es jetzt wirklich. Wir sind zu Hause angekommen. Habt noch einen schönen Tag und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.